haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Hochstaplerin. Mein neuer Klient saß unruhig auf seinem Stuhl. Sein Blick war auf sein Handy gerichtet, als könnte er jederzeit eine lebensnotwendige Mitteilung erhalten. Ich bemerkte seine teure Armbanduhr und auch der Anzug, den er trug, war gut eine Büromiete wert. Entschuldigung, aber das muss leider sein. Ja. Die ständige Erreichbarkeit ist zwar lästig, aber ohne geht es nicht. Wir müssen manchmal innerhalb Minuten wichtige Entscheidungen treffen. Sie arbeiten mit Kryptowährungen. Nicht mit Währungen, aber mit der Blockchain-Technologie. Ach. Damit kann man auch ganz anderes machen als virtuelle Währungen. So. Es ist ein Forschungsprojekt. Aber es geht um sehr viel, da wir an einer zukünftigen Anwendung Geld verdienen würden. Das heißt, im Moment verdienen Sie kein Geld? Doch, doch, aber eher wie ein Student. Und Sie möchten mich engagieren? Keine Angst, ich habe Reserven. Das ist immerhin etwas. Worum geht es genau? Um eine Frau. Ihre Freundin? Ja und nein. Wir kennen uns seit einigen Wochen, aber es ist alles noch platonisch. Okay, nicht ganz, wir küssen uns und sind uns schon näher gekommen. Aha. Wo liegt das Problem? Ist sie verheiratet? Das weiß ich nicht. Genau genommen weiß ich so gut wie nichts über sie. Sie können sie zwischen zwei Küssen danach fragen. Sie weicht immer aus. Das macht sie richtig gut. Das war alles neu für mich. Sie ist nicht wie die anderen Frauen. Ich meine, so nach dem zweiten, dritten Date wird es entweder ernst oder man sieht sich nicht mehr. Ihr gelingt es, die Spannung aufrechtzuerhalten. Das gefällt mir. Dann ist ja alles in Butter. Ja und nein. Ja, wenn Sie in Ihrem Beruf auch so entscheidungsfreudig sind, wird das nichts mit dem großen Geld. Ich habe zufällig im Fernsehen einen Film gesehen über einen Hochstapler. Ganz unterhaltsam. Aber dann wurde es mir von Minute zu Minute mulmiger. Sie kennen das? Ich schaue mir selten Filme über Hochstapler an. Das Verhalten dieses Mannes war sehr ähnlich wie das von Tanja. Ihre Freundin heißt Tanja. Tanja von A. Das klingt edel. Was hat sie sonst noch für Ähnlichkeiten mit einem Hochstapler? Wir treffen uns immer nur in der Stadt oder bei mir. Nie bei ihr. Ich kann sie telefonisch oder mit dem Messenger so gut wie nie erreichen. Immer ist es sie, die mich kontaktiert. Sie hat angedeutet, dass sie für einen großen Konzern arbeitet und für Datensicherheit und Cloud-Dienste zuständig ist. Ja. Aber ich weiß weder den Namen des Konzerns noch, ob sie hier in der Stadt arbeitet und lebt. Ich weiß nichts über sie. Hochstapler sind auf das Geld anderer Menschen aus. Sie hat mich zuerst immer eingeladen, auch in teuren Restaurants. Dann gab es ein Malheur mit ihrer Kreditkarte, so hat sie es damals gesagt. Die wurde gesperrt und sie konnte kein Geld abheben. Ich gab ihr 1.000 Franken. Eine Woche später benötigte sie für die Kaution einer neuen Wohnung 3.000. Das haben Sie auch gegeben. Ich wollte, dass sie mir die Wohnung zeigt. Da hat sie mir ein paar Stunden später geschrieben, dass alles erledigt sei. Letzten Freitag dann erzählte sie mir von einer Beteiligung an einer Firma in Dubai. Ey. Sie benötigt $500.000, hat aber nur 450.000, die sie flüssig machen kann. 1.000. $50.000 gebeten? Besitzen Sie so viel? Ja, das wäre kein Problem. Aber dann kam der Film im Fernsehen. Ich möchte Tanja nicht verlieren. Wenn sie das Geld erhält, wird sie sich danach vielleicht nie mehr bei Ihnen melden. Und wenn Sie ihr das Geld nicht geben, kann das Gleiche geschehen. Das ist genau mein Dilemma. Sie sollten mit ihr reden. Sie ist eine Weltmeisterin der Ausflüchte. Das klingt alles nach einem Profi. Wie alt ist sie? Ende 20, schätze ich. Wie gesagt, ich weiß nichts über sie. Ja, wie kann ich mit dieser Frau in Kontakt treten, wenn Sie nichts über sie wissen? Ich habe mir das so vorgestellt. Wir haben eine Verabredung, morgen Abend im Restaurant. Gleich nebenan ist eine schöne Bar. Ich werde ihr schreiben, dass ich eine halbe Stunde später komme. Sie soll an der Bar warten. Sie werden sich zu ihr setzen und sich als einsamer Millionär ausgeben. Das ist meine Traumrolle. Sie haben einen Anzug, der zu dieser Rolle passt? Nein, aber ich kann einen Pullover anziehen wie ein Steve Jobs. Ich weiß nicht, ob das hinhaut. Tanja ist intelligent. Ich werde es versuchen. Ich hoffe sehr, dass ich mich irre. Am nächsten Abend war ich zeitig in der Bar, um mich für das Treffen mit Frau von A. in Stimmung zu trinken. Es gab außer drei englisch sprechenden Männern und einen in sein Handy vertieften jungen Mann keine anderen Gäste. Ich war der Einzige, der sich etwas Hochprozentiges gönnte. Als eine rothaarige Frau die Bar betrat, dachte ich mir nichts dabei. Doch dann setzte sie sich neben mich. Löwe oder Schütze oder Zwilling? Liege ich richtig? Im Moment stehen Sie noch. Laden Sie mich zu einem Drink ein? Danke, aber ich habe bereits eine Verabredung. Sie ist jung, schön und wird mich eine Menge Geld kosten. Mich kann man nicht kaufen. Aber einladen lassen Sie sich schon. Der Punkt geht an Sie. Wie viel kostet die junge Dame? Sie ist nicht käuflich, aber sie verkauft Träume. Tun wir das nicht alle? Meine Träume will niemand kaufen. Meine schon. Ein Haus irgendwo am Meer und ein Leben ohne dritte Säule und all die anderen Versicherungen. Weil sie es sich leisten können. Die einzige Freiheit, die es noch gibt, ist die der reichen Leute. Allen anderen wird die Freiheit jedes Jahr mit neuen Gesetzen eingeschränkt. Sie sehen sich als Freiheitskämpferin. Um ehrlich zu sein, suche ich mir einen alten Knacker mit viel Geld. Da haben Sie heute keinen Volltreffer gelandet. Es wird auch immer schwieriger. Wie lange suchten Sie schon? Ich hatte schon meine Erfolge. Aber lange ausgehalten habe ich es dann doch nicht. Ja. Mit einem Mann war ich 6 Jahre zusammen. Dann hat er mich wegen einer Älteren verlassen. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Verlässt mich wegen einer Frau, die 10 Jahre älter ist als ich. In was für einer Welt leben wir? Weshalb benutzen Sie nicht, wie alle anderen, eine dieser Dating-Apps? Habe ich ja alles schon gemacht. Wenn die mein Alter sehen, herrscht Funkstille. Im richtigen Leben zählt Ausstrahlung. Deshalb mag ich es auf die altmodische Tour. Ich bin weder reich noch interessiert. Einer der Typen da schielt ständig zu mir. Sprechen Sie Englisch? Genug, um ihn zu unterhalten. Nur zu, ich bin nicht eifersüchtig. Darf ich Ihnen eine Ohrfeige geben? Das dürfen Sie nicht. Schade, das würde den Typen sicher mächtig beeindrucken. Sie boxte mich leicht in die Schulter und setzte sich an einen Tisch, von dem aus sie den schielenden Gast perfekt im Visier hatte. Ich trank noch einen Whisky und wartete eine Stunde. Als ich aufbrechen wollte, erhielt ich eine Nachricht meines Klienten. Eine halbe Stunde später kam er in die Bar und bestellte sich einen Gin. Sind Sie betrunken? Sehe ich so aus? Ganz nüchtern sehen Sie nicht aus. Ich werde mich heute nicht mehr hinters Steuer setzen und auch kein städtisches E-Bike benutzen. Ich habe Ihr Bild auf den Online-Portalen gesehen. Mein Bild ist überall online. Nicht Ihr Bild, das Foto von Tanja. Das klingt nicht gut. Sie wird vermisst. Und Sie sagen, dass sie Sarah Miller heißt. Die Frau mit den vielen Namen. Sie hat überhaupt nichts Englisches an sich. Hochstapler sind hervorragende Schauspieler. Was ist, wenn ihr etwas zugestoßen ist? Wenn man nach ihr sucht, dann wurde sie als vermisst gemeldet. Es gibt also jemand, der sie vermisst. Das macht es noch schlimmer. Das verstehe ich nicht. Es steht, dass Ihr Mann Sie zuletzt vorgestern Nachmittag gesehen hat. Ja. Es ist auch von Kindern die Rede. Ich verstehe das alles nicht. Ihre Tanja ist verheiratet und Mutter? Sie muss irgendwie multiple sein. Ja. So nennt man das doch, wenn jemand 2 verschiedene Leben lebt. Wollen Sie die ganze Wahrheit erfahren? Sie könnten jetzt auch einfach einen Haken darunter machen und nach einer anderen Tanja suchen. Das geht nicht. Meine Gefühle sind eindeutig. Auch wenn die Frau sie hereingelegt hat? Ich muss es wissen. Er griff in seine Jackentasche und überreichte mir ein schmales Bündel Banknoten. Danach zeigte er mir die Vermisstenmeldung. Dabei beteuerte er mehrmals, dass diese Sarah Miller die Frau ist, die ihm den Kopf verdreht hat. Die Millers wohnten in einem hübschen Einfamilienhaus in einer kleinen Gemeinde nördlich von Grünwil. Ich wählte den späteren Vormittag. Als ich klingelte, machte ich mich darauf gefasst, dass niemand öffnen würde. Zu meiner Überraschung winkte mich ein fahrig wirkender Mann um die 40 direkt ins Wohnzimmer. Ich hatte noch nie mit der Rechtsabteilung zu tun, aber es freut mich, dass man mir hat einen erfahrenen Anwalt zur Seite gestellt. Ich bin kein Anwalt, kann Ihnen aber trotzdem behilflich sein. Ja, wer sind Sie? Eine von diesen Geier, die sich Journalisten nennen. Ich bin Privatdetektiv. Philip Meloni ist mein Name. Ein Landsmann? Lebe schon so lange in der Schweiz, dass ich sogar die seltsamen Dialekte von den Einheimischen verstehe. Sie sind hier, weil Sie nach einem Auftrag suchen? Dann können Sie wieder gehen. Ich vertraue der hiesigen Polizei. Das ist ein Fehler. Sie sollten mir vertrauen. Was sollten Sie besser können als 1000 Polizisten? Alles. Ja, gut. Finden Sie meine Frau. Ich gebe Ihnen eine halbe Stunde Zeit. Ist das schwarzer britischer Humor? Mir ist nicht nach Humor zumute. Seit wann ist Ihre Frau verschwunden? Seit vorgestern. Sie ging auf die Markt einkaufen, wie immer mit dem Fahrrad, aber sie kam nie dort an. Gibt niemanden, der sie gesehen hat. Geht die Polizei von einer Entführung aus? Wenn es ein Unfall war, man hätte sie gefunden. Nicht einmal die Fahrrad wurde gefunden, keine Spur, nichts. Ja. Wie lange sind Sie verheiratet? Seit 5 Jahren. No problems. Wir sind ein gutes Team. Was glauben Sie, ist geschehen? Meine Frau ist sehr schön. Sie mag es zu zeigen, ihre Schönheit. Sie denken, es gibt ein sexuelles Motiv? Ich denke gar nichts. Ich möchte mir nicht vorstellen, was mit ihr ist geschehen, ja? Aber was könnte sonst die Motiv sein? Geld. Gibt in dieser Gegend Leute, die haben viel mehr Geld als wir. Ja, vielleicht hat sich jemanden angetroffen. Hat sie enge Freunde? Seit wir zusammen sind, sie trifft sich kaum noch mit ihren alten Freunden. Die Kinder sind ihr wichtiger. Selbst ihre beste Freundin hat sie lange nicht mehr gesehen. Die beiden kennen sich schon, seit sie sind klein. Sie haben sich super verstanden. Aber wozu sage ich Ihnen das alles? Die Polizei wird meine Frau finden. Ich warte auf den Anwalt meiner Firma. Wozu benötigen Sie einen Anwalt? Das hat mit Business zu tun. Unsere Firma möchte ein Start-up aufkaufen und ich soll das einfädeln. Er ging zur Haustür und auch diesmal winkte er mich zu sich. Vor Jahren hatte mir ein Kunde ein Set Visitenkarten geschenkt, die ich in einer Schreibtischschublade wiederentdeckt hatte. Ich reichte Herrn Miller eine davon. Danach schaute ich mich ein wenig in der Gegend um, ehe ich zurück in mein Büro fuhr. Dort wartete ich auf meinen Klienten. Er hatte eine junge Frau dabei. Das ist Salome Brigger. Sie arbeitet für mich. Sie haben auch eine Privatdetektivin angeheuert. Ich studiere forensische Datenanalyse. Herr Jürgensen hat mich beauftragt, im Netz nach Spuren der verschwundenen Frau Miller, aka Tanja von A., zu suchen. Die meisten Fälle werden auch heute noch offline gelöst. Es ist mir egal, wie man Tanja findet. Es gibt im Netz nur wenige Datenspuren, die Sarah Miller hinterlassen hat. Sie ist sehr vorsichtig im Umgang mit ihrer Personality. Noch weniger gibt es über Tanja von A. Eigentlich nichts. Die Frau existiert nicht. Klar existiert sie. Als Sarah Miller. Ich fasse es nicht. Sie ist verheiratet und hat Kinder. Das haben Sie mittlerweile akzeptiert. Was bleibt mir anderes übrig? Man sollte nie voreilige Schlüsse ziehen. Was wir jetzt sehen, ist nur die Oberfläche. Das, was uns Frau Miller eigentlich zeigen möchte. Ich werde weitersuchen. Manchmal verraten die Menschen viel mehr, als sie wahrhaben möchten. Nicht in den sozialen Medien, aber vielleicht mit Online-Kommentaren. Die kann man doch auch anonym machen. Trotzdem, wer online ist, hinterlässt Spuren. Ich denke, morgen kann ich Ihnen mehr präsentieren. Vielleicht wollte sie aus ihrem jetzigen Leben ausbrechen. Mit mir. Ihr Mann hat etwas davon mitbekommen und ich will mir das gar nicht ausmalen. Ich werde mich heute intensiv mit der Datenspur Ihres Mannes befassen. Mein Klient nickte eifrig. Nachdem die beiden gegangen waren, trank ich einen Kaffee und sah mir im Fernsehen die Nachrichten des Lokalsenders an. Es gab offenbar keine Neuigkeiten. Die aber hatte Herr Miller, denn er wollte mich, zu meiner Überraschung, unbedingt sehen. Ich habe einen Anruf erhalten. Von Ihrer Frau? Nein, es war ein Mann. Sie müssen mir versprechen, dass Sie nichts von dem, was ich jetzt sage, weitererzählen, ja? Auch nicht unter Folter. Na, ganz so schlimm ist die hiesige Polizei auch wieder nicht. Nein, die Polizei darf unter keinen Umständen davon erfahren. Sie werden erpresst. Er sagt, dass er meine Frau gefangen hält. Er will 100.000. Konnten Sie mit Ihrer Frau sprechen? Ja, ich habe sie im Hintergrund gehört. Der Mann hat sie aufgefordert, mich um Hilfe zu beten. Das tat sie auch. Hat er Sie mit dem Handy Ihrer Frau angerufen? Ja. Die Polizei könnte es problemlos orten. Nein, die beiden waren in einem Auto, das konnte man hören. Er sagt, dass er meine Frau tötet, wenn ich die Polizei anschalte. Sie müssen mir helfen. Wann und wo ist die Geldübergabe? Er meldet sich heute Abend. Ich versprach ihm, bei einer allfälligen Geldübergabe dabei zu sein. Der Entführer stellte sich stümperhaft an, was kein gutes Zeichen war. Amateure neigten zu impulsiven Handlungen. Unterwegs in mein Büro erhielt ich einen Anruf meines Klienten. Auch er klang aufgeregt und auch er wollte mich umgehend sehen. Wir trafen uns in einer S-Bahn-Unterführung. Sie hat sich bei mir gemeldet. Was denn? Sie konnte fliehen. Ich weiß es nicht. Sie sagte nur, dass sie mich sehen möchte. Das ist alles ziemlich verwirrend. Ich kann mein Glück nicht fassen. Tanja, sie lebt. Frau Miller. Dafür muss es eine Erklärung geben. Ich möchte, dass Sie bei unserem Treffen dabei sind. Wann und wo? Hier, in einer Stunde. Wir könnten etwas essen. Ich habe keinen Hunger. Aber ich? Ich dachte eher, dass Sie sich hier umschauen. Vielleicht kommt sie nicht alleine. Ja, dann besorgen Sie mir ein Sandwich, Schinken, Käse oder was es sonst noch gibt. Ungern. Ich bin Veganer. Sie müssen es auch nicht essen, nur bringen. Es gibt hervorragende vegane Sandwiches. Dann besorgen Sie mir eines. Wenn ich aber entkräftet einschlafe, ist das Ihre Schuld. Ich kann Ihnen auch einen Espresso bringen. Das ist eine sehr gute Idee. Weshalb will sie, dass wir uns hier treffen? Es ist anonym und praktisch. Sie kann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Ich glaube, Sie haben keine Ahnung, wer diese Frau ist. Mein Intellekt kann sie nicht fassen. Mein Herz aber schon. Darauf gab es keine passende Antwort. Das vegane Sandwich tropfte, aber es schmeckte nicht schlecht. Dafür war der Espresso kalt. Mit jeder Minute wurde es etwas kühler. Meinen Klienten schien das nicht zu stören. Obwohl er nur mit einer dünnen Jacke bekleidet war, schien die Kälte ihm nichts anhaben zu können. Als die Stunde vorbei war, wanderten die Blicke meines Klienten nervös umher. Ich konzentrierte mich auf die Rolltreppe, weil ich nicht annahm, dass die Frau in einer S-Bahn einfahren würde. Tatsächlich kam sie die Treppe runter. Sie war allein. Als sie sah, dass mein Klient nicht alleine war, stoppte sie, kam dann aber dennoch auf uns zu. Was soll das? Wer ist das? Das ist ein guter Freund. Mach dir keine Sorgen. Du lügst mich an. So wie du mich angelogen hast. Ich bin nicht gekommen, um mit dir zu streiten. Weshalb sind Sie hierher gekommen? Weil ich mir nicht mehr zu helfen weiß. Ich werde immer für dich da sein. Ich bin ein Fels in deiner Brandung. Sie sollten sich mit solchen Sprüchen zurückhalten. Sie sind kein Polizist. Ein Schnüffler? Die Dame kennt sich offenbar aus. Ich wollte das alles nicht. Was wollte sie nicht? Ich gebe es zu. Ich habe Männer belogen. Männer? Es gibt noch andere? Ich habe keinen Beruf gelernt. Ich wollte nicht von einem mickrigen Gehalt leben. Du nimmst Männer aus? Sie geben mir ihr Geld freiwillig. Wie viele sind es? Möchtest du das wirklich wissen? Ich fasse es nicht. Ich vergöttere dich. Er ist emotional labil. Das bin ich nicht. Erzählen Sie uns von Ihrer Flucht. Wie meinen Sie das? Ich fliehe nie. Ich verschwinde einfach. Auch bei einem Kidnapper. Ich wurde nicht entführt. Das hast du auch nur vorgespielt? Nein, nicht ich wurde entführt. Sarah, das ist doch überall zu lesen. Sie kennen sich. Sarah ist meine beste Freundin. Ich habe sie immer bewundert. Ich wollte so sein wie sie. Sie haben sich zu ihrer Zwillingsschwester gemacht. Sozusagen. Wir sahen uns schon immer sehr ähnlich. Es war nicht schwer. Wie siehst du denn tatsächlich aus? Genauso. Wie viele Männer sind es? Viele. Ich verzeihe dir. Das schaffst du nicht. Ich gebe mir Mühe. Lass es einfach. Jetzt geht es um Sarah. Irgendein Spinner hat sie entführt. Einer, dem sie Geld abgeluchst haben. Ja, wahrscheinlich ja. Er wollte mich, nicht sie. Er verlangt 100.000. Da kommen nur 2 oder 3 in Frage. 2 oder 3 Männer haben dir einfach so 100.000 Franken gegeben? Sie haben dafür auch etwas gekriegt. Einen Traum. Du bist mein Albtraum. Ist doch auch etwas. Es war nicht einfach, meinen Klienten zu beschwichtigen. Aber es gelang mir. Vielleicht dank des veganen Sandwiches oder meiner großen Erfahrung. Meine nächste Prüfung folgte sogleich. Um 22 Uhr war die Geldübergabe für Frau Miller. Herr Miller war extrem nervös, als wir uns mitten in der Nacht am Rande von Grünwiel trafen. Das ist eine Frau. Das sehe ich auch. Sie haben sich Verstärkung geholt. Er ist kein Polizist. Er sieht auch nicht danach aus. Danke. Ich verstehe das alles nicht. Weil Sie Ihre Frau nicht kennen. Ich kenne meine Frau sehr gut. Sie führt ein Doppelleben. Das ist Unsinn. Was wissen Sie schon? Eine ganze Menge. Wurde Ihr Mann oder Freund um 100.000 Franken erleichtert? Er ist ein Idiot. Wir haben gespart, damit wir uns eine Wohnung kaufen können. 250.000 Franken Eigenkapital. Und das macht er, schenkt einer Tussi 100.000. Sie haben die falsche Frau entführt. Was? Ja. Nicht einmal das macht er richtig. Sie sieht ihr sehr ähnlich, aber sie ist es nicht. Das ist ein Trick. Darauf falle ich nicht herein. Ja. Wir haben sie auf dem Markt gesehen. Mein Mann ist sich absolut sicher, dass sie es ist. Ich kenne meine Frau seit 8 Jahren. Sie ist ehrlich, freundlich und macht alles nur für die Familie. Benötigen Sie Geld? Nein, wir sind nicht reich, aber es genügt. Nicht für Ihre Frau? Es sind 2 Frauen, 2 beste Freundinnen, die sich sehr ähnlich sind. Zum Verwechseln ähnlich. Diesen Mist soll ich glauben. Erzählen Sie mir die ganze Geschichte. Mein Mann hat eine Frau kennengelernt. Auf einer App. Jung, schön und nicht abgeneigt. Mein Mann ist ein Idiot. Und er hat ihr immer mal wieder Geld gegeben, bis sie richtig gierig wurde. 100.000. Dafür haben wir jahrelang gespart. Das ist kein Grund, eine Frau zu töten. Sie lebt, weil ich es will. Aber sie soll ihre Lektion lernen. Jeden Tag habe ich ihr gesagt, dass wir sie töten werden. Genau so muss es sein. Denn ich bin 1000 Tote gestorben, als mein Mann ihr das Geld überwiesen hat. Ich verstehe das alles nicht. Es ist eine Verwechslung. Die beste Freundin von Frau Miller ist die Hochstaplerin. Frau Miller weiß nichts davon. Dann würde es auch nichts nützen, wenn ich sie foltern würde. Tun Sie das nicht. Ich bin nicht gut im Foltern, keine Angst. Ich will das Geld. Ich will ein neues Leben. Sie ist nicht die Hochstaplerin? Nein, ihre beste Freundin ist es. Sie soll zur Hölle fahren. Und jetzt her mit dem Geld. Herr Miller zögerte keinen Moment. Nach diesem Erlebnis fuhr ich zu meinem Klienten. Er hörte mir aufmerksam zu, doch je länger ich erzählte, umso unruhiger wurde er. Bald schon wusste ich, weshalb. Sie hat alles gestanden. Das bezweifle ich. Weshalb sind Sie so negativ? Menschen können sich ändern. In der Regel geschieht das nicht zum Besseren. Ich werde ihr helfen, ein neuer Mensch zu werden. Es gibt eine Datenspur und die ist nicht gut. Was für eine Datenspur? Sie hat wahrscheinlich weitaus mehr Männer ausgenutzt. Das steht alles im Internet? Gleiche Masche, gleiche Beschreibung. Ich habe gelesen, dass Frauen, die so etwas tun, in ihrer Kindheit gelitten haben. Du meine Güte, was für Bücher lesen Sie? Alles, was gelobt wird. Gelobt sei der Mist, den einige gut finden. Möchten Sie damit sagen, dass alles Fake News sind? Ich will damit sagen, dass nur das eigene Gehirn aktiviert werden muss. Ich kann das dokumentieren. Danke. Aber mir reicht es. Ich hätte ihr das Geld gegeben. Damals war alles einfacher. Sie war so überzeugend. So echt. Ich habe leider Daten, die das widerlegen. Ich möchte in einer Welt leben, in der Daten nichts widerlegen. Das unterschreibe ich gerne, aber es hat nichts mit der Realität zu tun. Ich habe auch einige Daten über Sie gefunden. Was? Sie schnüffeln mir nach? Sie sind entlassen. Sie wollten, dass ich alles herausfinde. Aber doch nicht so. Die Wahrheit über Tanja von A., nicht über mich. Aber Sie sind ein Teil des Problems. Weil ich Gefühle habe. Daten sind Daten. Gefühle haben hier nichts verloren. Dann habe ich hier nichts verloren. Ach was. Nach einer Weile werden Sie realisieren, dass die Frau nur ihr Geld wollte. Die Frau ist Tanja und ich liebe sie. Sie sollten ihr einen Brief schreiben. Briefe schreiben liegt mir nicht. Wir könnten etwas essen gehen. Das ist keine schlechte Idee. Ich dachte an Herrn Jorgensen und mich. Sie wollen ein Date? Ich finde Ihre Datenspur sexy. Tatsächlich? Was meinen Sie, Maloney? Tanja hatte auch mehrere Männer. Ich schüttelte den Kopf, aber die beiden hatten sich bereits entschieden. In den Nachrichten wurde berichtet, dass Frau Miller unbeschadet aufgefunden worden war. Wochen später sah ich meinen Klienten Hand in Hand mit der Datenanalystin. Er schrieb mir darauf in einer Textnachricht, dass er nie mehr etwas von Tanja von A. gehört hatte. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Hochstaplerin.